Klingding heute mit einem Studiogast, und zwar Michael Wegener von der Gruppe Hauptsächlich Verdächtig. Was das bedeutet und so weiter, das wird er uns gleich bald irgendwie demnächst in den nächsten 2 Stunden erklären. Er hat viele Tracks mitgebracht von Hauptsächlich Verdächtig, der Gruppe, um die es hauptsächlich geht hier in dieser Sendung. Und erstmal herzlich willkommen und guten Tag. Hallo. Guten Abend, Tainer. Hallo. Wir haben uns ja zufällig getroffen beim Club Katarakt Festival und kam auf die Idee, das wäre doch mal eine Möglichkeit, eine Idee, hier eine Sendung zusammen zu machen. Und jetzt klappt es, Gott sei Dank. Und ja, ich übergebe dir mal das Mikrofon. Vielleicht stellst du dich ein bisschen vor und vielleicht auch die Gruppe. Und dann können wir ja gleich in die Musik rein. Du weißt, es ist ganz gefährlich, einem alten Radiomann das Mikrofon zu übergeben. Ja, gerne. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir das heute Abend machen können. Ich freue mich sehr, dass wir euch da draußen, die ihr zuhört, so ein bisschen mal zeigen können, die ganze Bandbreite der Musik, die wir jetzt seit einigen Jahren machen, Hauptsächlich Verdächtig. Ja, wir sind seit 2019 als Impro-Truppe zusammen und hatten leider wegen Corona jetzt erst letztes Jahr die Möglichkeit, zum ersten Mal bei Blurred Edges auch aufzutreten. War eine große Freude, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, die Sendung ist eigentlich dazu da, einfach so mal ein bisschen zu zeigen, das Portfolio, was wir alles gemacht haben. Wir haben mehrere Tracks eingespielt und einer davon kommt aus dem letzten Winter. Also das Album heißt Winter 22, ganz passend. Und ich glaube, das haben wir uns überlegt, dass wir das als erstes mal anspielen wollen. Genau, ne? Okay. Wollen wir gleich loslegen damit? Ja, ich vielleicht stellst du noch die Band vor. Ja, sehr gerne, genau. Also zu der Band gehören 6 Kolleginnen und Kollegen. Wir haben einmal die Silke Wolf, die an der Klarinette spielt und auch singt. Wir haben Gerd Mertens, der die Violine spielt, der aber auch Klavier spielt, alles Mögliche. Dann haben wir Jörg Rossmann, der hat ein eigenes Instrument sich gebaut. Können wir nachher auch nochmal drüber reden, über das Strepitophon. Dann haben wir dabei Graham Curry, der sehr viel mit E-Gitarre macht. Und Florian Freimann, der Synthesizer sehr gut bedienen kann, die elektronische Sachen da so reinbringt. Ja, und mich selbst, ich bin eigentlich der Pianist so ein bisschen, aber wir werden das jetzt auch gleich hören. Uns eint ja die Neugier auf neue Sounds, was Unerhörtes, was es bis jetzt noch nicht gegeben hat, immer wieder zum Klingen zu bringen und die verschiedensten Töne und Geräusche und Fetzen zusammenzubringen. Ich glaube, das hat uns alle zusammengebracht. Es ist eine ganz bunt zusammengewürfelte Gruppe, die aus verschiedenen Bereichen kommt. Da können wir ja gleich nochmal drüber reden, aber vielleicht hören wir einfach mal rein in diesen Track, der ja schon diese ganzen unterschiedlichen Teile zeigt. Also mehr manchmal mit Stimme, mehr mit Geräuschen. Es fängt mit Geräuschen an, sehr rhythmisch mit Küchenutensilien. Das kann ich schon jetzt mal verraten. Okay. Und dann werden wir mal sehen, wie das insgesamt klingt. Okay. Thank you. Thank you. einen Track von Hauptsächlich Verdächtig. Und trotz Vorabsprache hatten wir trotzdem den Fehler gemacht, während der Musik über die Musik zu reden. Und das können wir jetzt trotzdem noch vielleicht ein bisschen nachholen, was du erklärt hast, wie die Musik zustande kommt und wie auch diese spezielle Stimmung gerade so entstanden ist bei dem Track, den wir gerade gehört haben. Ja, das ist eine unserer letzten Aufnahmen, die wir gemacht haben. Die kommt aus dem Dezember. Und wir waren, das war 10 Tage vor Weihnachten, wir werden auf das Thema gleich noch kommen, im März nochmal. Okay. Ja, beim nächsten Track nochmal wird es ganz ungewohnt klingen. Aber uns war nach was Ruhigem zumute. Uns war sozusagen nach was, Innigen, nach was Ruhigen, möglichst wenig Melodie. Ja, und dann ist es so, was ich eben schon gesagt habe, wir fangen dann an, einfach das zu benutzen, was wir vorfinden. Also in dem Raum, in dem wir sind, oder in dem, auf dem Tisch, was da an Dingen steht. Wir bringen auch Dinge mit und dann geht's los mit der Neujahr. Was kann man mit diesen Dingen machen? Was kann man da für Töne, für Geräusche draus zaubern? Also wir hören eben in dem Teil zum Beispiel drin, dass wir mit Wasser experimentiert haben. Also eine Stelle ist, wo ich wirklich versucht habe, das Wasser in den Mund zu nehmen und zu gurgeln und dann diesen Sound zum Beispiel abzunehmen mit dem Mikrofon, so eine Sache. Aber es ist nicht abgesprochen. Es ist in keiner Weise abgesprochen. Es entwickelt sich durch das Zuhören, das aufeinander Zuhören und das, wie kann man das weiterführen. Also diese Teile, die relativ am Anfang und am Ende waren, dass diese Stimmen plötzlich so übereinkommen und um einen Ton herumwabern, das fanden wir irgendwie ganz faszinierend, dass das sich plötzlich so entwickelt hat. Das war aus dem Bedürfnis, was Ruhiges sozusagen und was Schwebendes zu haben. Und es hat eine ganz eigentümliche Spannung bekommen dadurch. Und ja. Und was ich mich schon ziemlich am Anfang gefragt habe, ist, wie seid ihr denn zusammengekommen? Ich meine, ihr seid zu sechst und gab es irgendwie so eine Gründung oder hat sich das so nach und nach weiterentwickelt, vervollständigt oder das Ensemble oder die Band oder je nachdem, wie ihr euch versteht. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie kam das so zusammen? Der Name ist eigentlich Fred Frith. Ah. Durch den haben wir uns kennengelernt, aber nicht persönlich, sondern bei einem Konzert haben wir uns getroffen im Westwerk, das im April 2019, glaube ich, stattgefunden hat. Ich bin mit Jörg dorthin gegangen. Wir gehen öfter zu solchen Konzerten, hören uns dies an. Der hat mit dem Tonarzt-Ensemble dort gespielt. Das war ein fantastisches Konzert. Und haben wir gesagt, boah, ist das toll, sowas möchten wir eigentlich auch mal versuchen, das so auf die Bühne zu bringen. Und dann saß in diesem Konzertraum, in dem Zuhörerraum, jemand, den ich kannte, der bei mir um die Ecke wohnt. Wir haben Kinder, die im selben Alter sind, die haben früher mal zusammen gespielt und ich wusste aber, der spielt E-Gitarre und macht Funk und Punk und Rock und Jazz und ich sagte, was machst du denn bei diesem Konzert hier, Graham? Was machst du denn bei diesem Konzert? Ich sagte, wieso, was machst du bei diesem Konzert? Der wusste nun, dass ich sozusagen eher aus der Klassik-Ecke komme, so ein bisschen. Also drei von uns singen zum Beispiel in Chören. Also kleine Ensembles, große Kirchenchöre, Jazz-Pop-Ensembles, so eine Geschichten. Und so waren wir beide total erstaunt und uns beiden hat es unglaublich gut gefallen. Also Jörg und mir und Graham und Florian. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns mal zusammensetzen. Wenn uns das beiden so gut gefallen hat, wir waren so inspiriert davon, von diesem Konzert. Und dann haben wir gesagt, dann gucken wir mal, wen wir noch mitbringen. Jörg und ich haben noch Silke dazu gebeten, die wir schon aus anderen Zusammenhängen kannten. Und Graham und Florian haben Gerd noch mitgebracht. So, und so saßen wir plötzlich zu sechst. Und das Spannende daran war, dass wir wirklich aus diesen ganz unterschiedlichen Ecken kommen. Also die einen so mehr aus dem Klassikbereich, mehr aus, auch schon Grenzerfahrungen da gemacht, aber aus dem Pop-Jazz, aus dem Synthesizer. Also das, ich habe da überhaupt keine Erfahrung mit, aber ich finde es total spannend, was damit möglich wird durch Verfremdung, durch Loops und alles Mögliche. Das war überhaupt nicht meine Welt. Und das ist, glaube ich, das Spannende an dieser Mischung von diesen Leuten. Ja, und seitdem machen wir das mit unglaublich viel Spaß zusammen. Und uns eint, glaube ich, einfach diese Neugier auf Töne, auf Geräusche, auf alles, was man mit der Welt um uns herum an Tönen und Melodien hervorbringen kann. Und was wir jetzt gerade gehört haben, das ist von dem Album Winter. Und eure Alben habt ihr auch, ich weiß gar nicht, sind es 9 oder 8 oder 9 Alben, habt ihr auf Bandcamp veröffentlicht. Also genau. Die Möglichkeit, das nochmal sich vielleicht sogar zu käuflich zu erwerben, die besteht auch noch und bei Bandcamp hauptsächlich verdächtig. Und wir wollen gleich noch einen zweiten Track hören von der Winter, von dem Winteralbum. Ja, und das ist ganz schön, weil es kommt von demselben Album, ist, glaube ich, relativ auch danach in derselben Session aufgenommen worden und ist aber ganz anders. Es ist ganz anders als das erste. Es ist unglaublich melodisch. Wenn wir reinhören, es hat Hörexplosion. Zwischendurch gibt es Dur-Explosion, also tatsächlich, wo wir plötzlich mal in einem tonalen Bereich uns fast erschreckt angeguckt haben. Was ist das? Es ist aber auch sehr rhythmisch. Und ja, Klarinette und Klaviersilke, die Klarinette wunderschön spielt, das macht einen Riesenspaß. Ich in diesem Fall am Klavier mit der Geige und den anderen zusammen. Hören wir einfach mal rein, wie euch das gefällt. Thank you. Ja, das war, Michael Wegner meinte, weihnachtlich. Ich habe es jetzt zum Teil nur rausgehört, aber es gab natürlich konkrete Hinweise darauf, die man musikalisch dechiffrieren konnte. Wir verraten jetzt nicht noch viel mehr, oder wollen wir das noch? Das kann für sich stehen, und du hast es schon gesagt, wer es nochmal nachhören möchte, auf Bandcamp, genau. Hauptsächlich verdächtig, und dann einfach mal sich nochmal in diese Winterstimmung reinbringen. Man hört ja auch, das sind ruhigere Teile, die wir da gemacht haben. Da waren wir auch nicht in voller Besetzung. Also, ach so, okay. Da waren wir, wobei das ist jetzt nicht der Grund dafür. Wir können auch mit der vollen Besetzung ruhigere Teile, aber okay. Das ist dann, ja, das sind so Stimmungen, die sich entwickeln, und die wollen wir ja versuchen, auch in dem Moment auszudrücken dann. Und wie nehmt ihr auf? Also ihr trefft euch und habt einen Termin, und dann beginnt ihr. Und dann steht einfach das Aufnahmegerät in der Tischung. Und einer drückt auf Start. Okay. Und naja, das dient eigentlich, wir sind ja eigentlich eine Live-Gruppe. Also wir möchten ja vor Publikum spielen. Mm-hmm. Und das dient einfach dazu, einfach nochmal zu hören, sind da gute Ideen dabei? Wie haben wir aufeinander gehört? Was hat sich da entwickelt? Und man merkt das auch, glaube ich, erst wenn man, also in der Live-Situation ist es was ganz anderes. Man ist sehr damit beschäftigt zu hören, was macht der eine gerade und ist das interessant, kann ich das aufnehmen in meinem Teil, wie kann ich das verarbeiten, wie kann ich darauf reagieren, und dann ist man, also ich bin so fokussiert dann darauf, dass ich das gar nicht so höre, wie ich das nochmal höre, wenn ich das dann, dann nachhole. Mhm. Und das ist das Schöne dann an der Sache. Man hört es, man erlebt das Konzert noch ein zweites und drittes Mal dann eigentlich. Aber das Schöne ist, tatsächlich vor Publikum aufzutreten. Wir hatten letztes Jahr das große Vergnügen, da auf der Baustelle zu spielen. Also Baustelle 1 da in auf der Arnoldstraße. Mhm, genau, in Altona. Mhm. Bei unserem Freund HC, und wer das nicht kennt, das ist ein toller Raum. HC hat jeden Donnerstag ein Jour fix, wo er zum freien Improvisieren einlädt. Das ist immer großartig. Man kann da einfach hingehen und man kommt ins Gespräch und ins Improvisieren. Und das ist ein wunderschöner Raum, ein sehr kleiner Raum, aber auch ein sehr intimer Raum. Und hatten da im letzten Juni einen tollen Auftritt. Und das Ziel war tatsächlich auch, wir sind ja alles keine Leute, die mit Musik unser Geld verdienen. Ach so, okay. Sondern wir machen Musik als zum Spaß, als unser Hobby. Wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ganz unterschiedlich in verschiedenen Zusammenhängen. Und da ist es ganz schön, wenn man da zusammenkommen kann, das einfach zum Klingen zu bringen und auch diese vierte Wand einzureißen, die vierte Wand zum Zuhörer einzureißen. Also das letzte Stück, wir werden jetzt gleich noch ein Stück aus der Baustelle hören, was wir da im Rahmen des Blurred Edge Festivals gespielt haben, da haben wir die Zuhörer aufgefordert mitzumachen. Ach so, okay. Also einfach die vierte Wand zum Zuschauer, also so im shakespeareschen Sinne. Also warum sollt ihr euch nicht dran beteiligen? Also wir machen euch das vor, so sehen wir das. Das war ein tolles Experiment, ein paar sind eingestiegen. Es war, natürlich haben die dann noch nicht so aufeinander gehört, wie wir das tun und so weiter. Aber wir fanden es ganz wichtig sozusagen, diese Wand, diese imaginäre Wand abzureißen, zu sagen, macht mit, seid mit dabei. Gut, dann hören wir doch gleich rein irgendwie in den Track. Jetzt hat der sich natürlich schon wieder selbstständig ins Spiel gebracht. Aber wir haben das ja nicht gehört. Wir hören jetzt Murmeln aus dem Eis von Hauptsächlich Verdächtig. Ja, das ist nochmal was ganz anderes. Jetzt sind wir nämlich mal mit Wort unterwegs. Also es zeigt einfach nochmal so ein bisschen die Bandbreite, die da möglich ist. Okay, gut. Thank you. Mit Stimmen, hauptsächlich verdächtig, bei einem Auftritt. Ja. Murmeln aus dem Eis, ja. Murmeln aus dem Eis. Ja, genau, Murmeln aus dem Eis, Murmeln. Genau. Beim Auftritt im Rahmen des Blurred Edges Festival vergangenes Jahr in der Baustelle 1 in Altona, genau. Und man hat es ja auch am Anfang gehört, da waren noch die Zuschauer und haben noch applaudiert von dem Stück vorher. Das ist direkt eine Aufnahme aus dem Konzert. Aber ich glaube, man hört den Spaß, den wir dabei haben mit den verschiedenen Wortfetzen und den dadaistischen Formulierungen, die dann gekommen sind. Ich glaube, das ist schon rauszuhören. Ja, es war nochmal ein ganz anderer Versuch, also dass ich mit Stimme und mit solchen Wortfetzen was zu machen. Überlegen das jetzt auch für unseren nächsten Auftritt. Kann ich jetzt schon mal ankündigen. Ne? Das, ja, natürlich, klar. Das Programmheft ist ja noch nicht gedruckt, aber wir haben uns sehr gefreut, dass Blurred Edges uns wieder dabei haben möchte und sind am Sonntag, den 11. Juni, jetzt dabei. Und hier im Gängeviertel, also wo wir jetzt auch sind, werden wir auftreten. Treten ja einige, glaube ich, im Rahmen des Blurred Edges Festivals auf. Ja, und wollen mal sehen. Das ist dann nochmal ganz anders. Wir sind gerade am Ausarbeiten des Konzepts, das wir da machen wollen. Also Konzept heißt, die Grundideen, was wollen wir eigentlich darstellen, was soll eigentlich klingen, was soll eigentlich rüberkommen, aber dann die einzelnen Teile, die sind natürlich dann immer wieder frei, improvisiert und haben viel mit Zuhören und aufeinander hören und sich abstimmen zu tun und da werden wir mal sehen. Diesmal soll es ein bisschen um das Konzept heißt ZKFTSMSK. Oha, das ist völlig klar, was du damit meinst oder was ihr damit meint. Ja, das, wir zeigen das demnächst dann auch mal auf unserer Facebook-Seite und bei Blurred Edges wird es dann zu sehen sein. Dann wird es schon ein bisschen klarer, wenn man die Buchstaben zusammenliest, dass es vielleicht etwas mit der Zukunft zu tun haben wird. Mhm. Und wir wollen mal die Zukunftsvisionen musikalisch ausleuchten, was es da gibt. Also das so ein bisschen so als Thema mal. Wir haben zum Beispiel, deshalb ist es ganz interessant, weil wir auch hier in diesem letzten Stück mit diesem Murmeln aus dem Eis schon viel mit Wort gearbeitet haben. Und das kann auch eine Rolle spielen. Aber dieses Wort könnte diesmal anders sein. Warum müssen wir Worte noch selbst machen? Wir haben doch heute künstliche Intelligenz. Also Thema Chat-GPT und so eine Geschichten. Also da können wir uns vorstellen, mit solchen Sachen zu arbeiten. Auch mal mit Einspielern, mit solchen Textfragmenten, die dann aber gar nicht mehr von uns kommen müssen. Wozu braucht man Künstler und Musikerinnen und Musiker noch? Das kann alles Maschinen, die Frage wird sich wahrscheinlich vermehrt stellen, je mehr da irgendwie die KI irgendwie zu bieten hat, klar. Genau, das sind so Fragen. Aber die ihr wollt euch ja nicht jetzt selber abschaffen. Im Gegenteil, im Gegenteil. Aber wir wollen die Fragen stellen. Wir wollen die Fragen stellen, weil wir merken, das geht viele an, es geht uns an. In unseren Berufen, in unserem Alltag spielt das zunehmend eine Rolle, wird das diskutiert. Und insofern wollen wir das mal ausloten, die verschiedenen Möglichkeiten der Zukunft. Wie kann das klingen? Ja, klar. Naja, ich meine, Zukunft wird ja meistens jetzt momentan zumindest vorwiegend eher dystopisch konnotiert. Also die Zukunft Probleme vergrößern wird, die schon da sind und die Probleme vielleicht so dermaßen groß werden, dass es jetzt irgendwie kein Überleben gibt in absehbarer Zeit. Das musikalisch dann darzustellen, es kommt ja auf die Facetten drauf an. Also wie geht er auf die Facetten ein? Und ist natürlich auch immer die Frage, was kann Musik überhaupt, kann Musik sowas so konkret, also überhaupt darstellen? Also man kann natürlich eine Stimmung darstellen und auch Träger von Ideen musikalisch oder Ideen musikalisch umsetzen. Ob das dann tatsächlich so bei dem Publikum rezipiert wird, ist noch eine ganz andere Frage. Natürlich. Genau, das wird man sehen dann, was da rauskommt. Wir sind da noch ganz am Anfang. Also die Proben fangen jetzt erst an. Also, aber ihr probt dann schon richtig dafür. So. Ja. Ja, doch. Also das ist unser Anspruch, da auch dann was das rüberzubringen. Wir haben es geschafft, uns offen mit 6 Personen auf 3 Probentermine zu verständigen. Das ist dann schon ganz schön schwierig. Das machen wir auf jeden Fall und werden dann mal gucken, was gut funktioniert, was uns gefällt an diesen Sachen und was wir dann mit ins Konzert nehmen können. Aber das ist dann trotzdem wieder Improvisation. Da kommt es trotzdem auf die Momente an. Wir werden dann sehen, was wir dann dazu noch nehmen in dem Moment, was uns da gerade auffällt. Neugierig sein auf das, was ist. Neugierig sein auf die Leute, die da sind. Also ich habe ja eben schon von der imaginären vierten Wand gesprochen. Die Leute auch einbeziehen, die Stimmung einbeziehen. Warum nicht das die Leute sozusagen animieren, da auch mit dabei zu sein? Warum nicht? Und das ist, was sagtest du, 11. Juni, das ist ein Sonntag. Genau. Sonntag, ja. Wir hatten letztes Mal ganz gute Erfahrungen mit dem Sonntag gemacht. Das waren doch es waren 40, 45 Leute auf der Baustelle 1, was wirklich toll ist an einem Sonntagnachmittag. Und da haben wir gesagt, machen wir nochmal Sonntag, das bringt uns Glück. Wir haben jetzt einen größeren Raum, wo wir, auch wenn das Wetter nicht mitspielt, tatsächlich die Leute trocken unterbringen können. 18 Uhr wird das sein. Wir freuen uns sehr darauf. Aber es ist nicht in der Fabrik, sondern es ist am Valentinskamm 34. Genau, in dem Gebäude der Druckerei dort und im Gängeviertel hier. Genau, das ist der Veranstaltungsort. Ach, super. Gut, wir gucken mal weiter. Du hast ja einige Tracks vorgeschlagen, die heute gespielt werden sollen können. Naturmaschine hat ja auch schon wieder mit Zukunft oder Nicht-Zukunft zu tun. Das scheint auch von einem anderen Album zu sein. Das ist von früher aufgenommen worden. Das ist, glaube ich, aus dem Jahr 2020. Ja, wird schon gewundert. 2000, nicht genau. Ja, man hört da, das ist wie jetzt wieder ganz anders als das mit den Murmeln eben, mit den verschiedenen Worten. Das ist neusig zum Teil zwischendrin. Das ist, lebt sehr von der Veränderung, diese Stücke. Also es hat eine große Dichte, große Rhythmus, große Intensität. Also es ist ganz anders, nicht erschrecken. Aber es zeigt sozusagen auch die Vielfaltmöglichkeiten. Die ersten Stücke waren ja so ein bisschen ruhiger und jetzt gehen wir mal so ein bisschen in Dinge rein, die auch ein bisschen mehr Groove haben. Okay. Thank you.

die Naturmaschine von Hauptsächlich Verdächtig. Und das war auch ein Live-Mitschnitt von der Baustelle, von dem Raum von Hans Christian Jänicke. Jänicke, der ja auch mit eigenen Veranstaltungen auch dieses Jahr bei Blood Edges, soweit ich weiß, beteiligt ist. Und der nächste Track geht auch davon, aber wir hatten noch ein Thema gerade jetzt zwischendrin, das du angesprochen hast, John Cage, das du, über den du sprechen wolltest. Für dich das Erlebnis von John Cages Musik, oder? Ja. Ein Projekt, an dem ich, es ist ja immer die Frage, wie kommt man zu sowas? Ne? Warum, wie, also bei mir hat das ganz viel mit John Cage 1982 zu tun. Ich habe es mir nochmal rausgesucht, weil ich gar nicht mehr genau wusste. Ich war Schüler in Bremen damals noch, und Radio Bremen war ja immer sehr innovativ. Die hatten einen großartigen Musikdirektor, der hat diese Musiker Nova-Reihe damals gemacht, und der hat John Cage nach Bremen geholt zu einem Projekt. Und ich war damals im Jugendchor von Radio Bremen. Und ich habe schon gesagt, wir haben alle sehr unterschiedliche musikalische Herkünfte, und wir haben an diesem Projekt mitgewirkt, und das Projekt ist relativ bekannt, kann man sich auch angucken, das heißt A House Full of Music. Das hat er im Bremer Überseemuseum gemacht. Da waren, 800 Amateure beteiligt daran, an diesem Projekt. Und er hat in dieses Haus im Überseemuseum tatsächlich an den verschiedensten Orten dieses Museums die verschiedensten Ensembles gestellt. Also uns als Jugendchor und dann eine Jazz-Kombo dorthin und eine Rockgruppe dort und einen anderen Chor in die andere Ecke. Und dann gleichzeitig ihre Musik machen lassen. Und das war für mich unglaublich. Also das war so eine, wir hatten dann auch die Möglichkeit zwischendurch dann mal da rumzuwandern. Und ja, das waren völlig ungehörte Klänge, wie sich das alles mischte, je nachdem, wo, wenn du mal näher an einer Gruppe dran warst oder weiter weg bist, wie sich das gemischt hat. Du als Zuhörer konntest das bestimmen, was dein Erlebnis war. Und das war für mich also ganz große Geschichte damals mit John Cage. Was ist denn da möglich? Und das mit ihm gemacht zu haben, mit vielen anderen zusammen, das ist sozusagen so ein Erweckungserlebnis für zeitgenössische Musik gewesen. Was ist möglich? Was kann man alles machen? Welche Grenzen gibt es noch, die man austesten kann? Das habe ich dann immer wieder gemacht. Und war er dann selber auch da? Oder hat er auch damit zu tun gehabt? Wir haben ihn als Person gehabt. Er hat das arrangiert, er ist da rumgegangen und rumgelaufen. Genau. Das war unglaublich. Ja. Und wurden euch da jetzt spezielle Gesangstechniken abverlangt, oder habt ihr Stücke gesungen, die ihr sowieso gesungen habt? Oder? Wir haben alle haben sozusagen ihr Repertoire abgespielt, dass sie das gemacht hatten. Wir machen jetzt das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar, aber das sind immer noch Inspirationen. Ich habe einmal im Jahr lade ich bei mir Freunde ein, die musizieren, und das sind dann oft eher auch so klassische Geschichten oder Rockgeschichten, auch Jazzgeschichten. Manche singen, manche spielen Gitarre, was weiß ich. Und das ist so, meine Vision dahinter ist auch immer House Full of Music. Lass uns doch mal gleichzeitig machen. Und wir haben es tatsächlich erlebt. Ich spiele zum Beispiel mit einem Cellisten zusammen, mache ich Musik. Ganz normale, so Beethoven-Sonaten und so eine Geschichten. Und mein Cellist ist schon in den 70er Jahren, der ist überhaupt gar nicht normalerweise für so eine moderne Sachen aufgeschlossen. Aber wir haben dann mal so angefangen jetzt, hier, mach doch mal, und wir haben ihm mal so gezeigt, so spielen wir. Und dann fing er an, sozusagen auf meinem Sessellehnen herumzutrommeln und das als Schlagzeug zu benutzen. Großartig. Wenn man Leute sozusagen neue Horizonte, wenn sich das eröffnet und plötzlich man merkt, da ist noch so viel mehr drin als notierte Noten, sozusagen, die man abspielen kann. Es gibt so viele Freiheiten. Ich glaube, dass Improvisation heute sowieso die Form ist, wie man sich ausdrücken muss. Ich glaube, das Aufeinanderhören, das Voneinander abnehmen, das könnte man gar nicht alles notieren, was wir dort jetzt aufführen. Und insofern ist das, glaube ich, eine sehr zeitgemäße Art, damit umzugehen. Ja, ja, toll. Okay. Ja, okay. Und du hattest schon mal in so einem Vorgespräch, das wir geführt haben, auch darüber gesprochen, dass du auch später dann als Radiomacher selber aktiv geworden bist. Vielleicht kannst du davon noch ein bisschen erzählen. Naja, also ich hatte dir ja schon vorhin gesagt, sei vorsichtig, wenn man einem ehemaligen Radiomacher das Mikrofon in die Hand gibt. Ja, Radio ist angefangen mit diesem Kinder- und Jugendchor von Radio Bremen. Ich bin in Bremen, habe ich ja schon gesagt, aufgewachsen und habe damals mit 6, 7, das, was man so gemacht hat, ne, ist man zum Flötenkurs gegangen. Und Bremen hatte gesagt, ja, wenn ihr also Individualinstrument lernt, dann müsst ihr auch Gemeinschaftsunterricht dann haben. Und dann gab es so einen Glockenspielzirkel, das fand ich ganz schrecklich. Und dann gab es einen Kinderchor, aber nicht irgendeinen Kinderchor, sondern den Kinderchor von Radio Bremen. Und dann sind wir tatsächlich im Sendesaal von Radio Bremen, fanden die Proben statt. Ich glaube, da ist meine erste Faszination zum Radio aufgekommen. Also das hat sozusagen eine direkte Verbindung zu der Musik, auch wenn du denkst, wow. Und dann haben wir, das war Günter Kretschmer, mit dem haben wir gearbeitet, der hat so Kinder- und Jugendkantaten komponiert und aufgenommen. Wir haben dann tatsächlich Aufnahmen auf Schallplatten mit diesem Chor gemacht. Da ist so ein bisschen, glaube ich, so die Radiofaszination entstanden, das zu sehen. Und seitdem wollte ich das immer irgendwie machen. Aber immer irgendwie machen war in den Anfang der 80er Jahre nicht so einfach möglich. Ne? Da gab's, also ich bin dann nach Berlin zum Studium gegangen und da gab es den Sender Freies Berlin und RIAS Berlin. Das waren die beiden Möglichkeiten. Und da war alles besetzt von Leuten, die längst da feste Stellen hatten und ihre Sachen hatten. Und wenn du da mal was als junger, begeisterter Radiomensch machen wolltest, dann musstest du 6,5 Wochen warten und dann konntest du einen 2,5-Minuten-Beitrag mit viel Glück einreichen. Das heißt, was bedeutet das? Wir wollten trotzdem Radio machen, also musstest du die Alternativen suchen. Das haben wir getan dann. Und dann seid ihr in den offenen Kanal damals gegangen, da gab es den schon in Berlin. Der offene Kanal war fast der zweite Schritt. Der erste Schritt war noch, bevor es den offenen Kanal nämlich gab, in Berlin, genau, da haben wir dann das erste Berliner Studentenradio gemacht und so eine Geschichte. Also da konnten wir dann tatsächlich, da konnten wir uns austoben, da konnten wir unsere Vorstellungen vom Radio umsetzen. Davor haben wir, das ist noch verrückter, was wir gemacht haben, wir sind angesprochen worden und jemand hatte Kontakt zum Universitätsklinikum Berlin-Steglitz. Und dort gab es Patientenrundfunk. Ach so, okay. Durch die Hörkissen. Damals gab es noch nicht so viele Möglichkeiten mit Satellitenempfang und was weiß ich. Und Fernseher musste man dann die Markstücke reinwerfen und das war teuer. Und so hatten die, da wurden normale Radioprogramme ausgestrahlt, aber einmal die Woche auch Programme, die Mitarbeiter der Klinik selbst gestaltet hatten. Und die hatten aber gar keine Lust und gar kein Interesse eigentlich oder hatten auch keine Ideen. Und dann sind sie auf die Studenten der Kommunikationswissenschaft zugegangen und gesagt, könnt ihr uns nicht helfen? Das war eine tolle Spielfläche. Wir konnten Moderator sein, wir konnten Beiträge machen, wir konnten Musik auswählen und so weiter und so fort. Also es waren immer Möglichkeiten, erstmal Radio zu probieren, Radio zu machen, wenn du sonst nicht an das System rankommst. Und das waren tolle Möglichkeiten. Ja, und so hat sich die Faszination eigentlich immer weiter fortgesetzt in diese Richtung. Ja. Und ihr wart dann praktisch eure eigenen Radiomacher und ihr habt das Programm bestimmt und die Themen, die da zur Sprache kommen. Wir haben immer gesagt, wenn die Bettenzeiten im Klinikum Steglitz sich ordentlich verlängern, dann liegt es daran, dass die Leute das vielleicht hören wollten. Nein, also es war einfach eine Möglichkeit, das auszuprobieren, so wie man, wenn man begeistert davon ist, genauso wie gesagt, von neuer zeitgenössischer Musik, Experimentalmusik, dann war das beim Radio genauso. Also da gibt es schon diese Überschneidung sozusagen bei mir zwischen Radio und solcher Musik. Ja, ich meine, toll. Die zwei Sachen, die du erwähnt hast, also einmal dieses Cage-Konzert mit dem Raum für die Musik, also die Musik für den Raum, für das Überseemuseum in den verschiedenen Räumen und diese Idee dann bei so einer Realisation dabei zu sein, das ist dann nochmal wie ein ganz anderes Gefühl als jetzt okay, du sitzt im Radio und oh, du hörst jetzt und wie ist denn das und so. Da zu einem Konzert hinzukommen, das schafft man ja manchmal oder oft nicht, weil man entweder, man weiß es nicht oder man hat gar nicht das Interesse, weil man keine Vorstellung davon hat, was einem da begegnet. Ne? Hm. Na toll. Okay, wir können ja weitermachen mit Aufnahmen von euch als Sextett. Ja, jetzt kommt ein Klassiker. Jetzt kommt ein Klassiker. Ja, etwas, was wir immer wieder gern spielen, weil wir einfach herzlich dabei lachen müssen, weil es einfach lustig ist. Hören wir mal rein. Etwas Blaues. Etwas das. Blaues, genau. Thank you. Etwas Blaues. Ich muss immer lachen bei dem Stück. Ja, also mit der unverwechselbaren Silke Wolf, die hier also ihren Gesang da eingebracht hat und mit allen zusammen. Es ist ein Stück, das uns unglaublich Spaß macht. Und ich glaube, alle so ein bisschen immer so mit so einem Lächeln auf dem Gesicht, wenn wir sagen, das komm, lass uns mal das spielen, da weiß jeder schon, was dann kommt. Du schreibst ja, das ist einer eurer Klassiker sozusagen. Ja, genau. Ja, also genau. Okay, ihr könnt das sagen. Genau, das ist einfach, wenn wir Lust haben sozusagen mit Rhythmus und so ein bisschen Anlehnung an ja, Rockpop was zu machen, dann kommt das raus. Gut. Wir wollen vielleicht gleich weitergehen oder sehr gerne, noch ja. Über Nö, wir wollen ja ein bisschen Musik hören heute naja, Abend. Deine Radiogeschichte hat mich schon auch noch weiter interessiert. Du hast ja dann irgendwie doch weitergemacht noch, also das Studentenradio hast du dann gemacht. Mhm, und das hat ja irgendwie auch dein Leben so ein bisschen vielleicht bestimmt oder verändert oder Einfluss drauf gehabt. Naja, es war die Möglichkeit sozusagen, diese Leidenschaft auszuleben. Also Leidenschaft für Musik, ich glaube, das eint uns alle auch in der Gruppe, die haben wir. Und bei mir kommt diese Leidenschaft fürs Radio doch dazu. Das hat sich dann immer wieder verbunden, ab und zu mal. Das ging dann weiter. Ja, ich habe dann, war in den USA eine Zeit lang, habe für ein amerikanisches Studentenradio gearbeitet. Okay. KCMU an der University of Washington in Seattle. Mhm. Das war einfach ein Studentenradio und das gab es damals schon dort sehr viel verbreiteter, als es das bei uns gab. Habe dann dort neue deutsche Wellenmusik präsentiert. Das waren die 80er Jahre. Also. Okay, weil du dich da ausgekannt hast. Nur weil ich sie gern gehört habe und weil das Musik war, die da drüben überhaupt nicht bekannt war. Also ideal, Berlin oder was weiß ich, so eine Geschichte. Mhm. Ich kam aus Berlin nach Seattle und wollte den Amerikanern mal vorspielen, was wir für Musik hören. Das war so eine Möglichkeit. Als ich dann zurückgekommen war, das war 88, 89, ich habe ja in Berlin gelebt, fiel die Mauer und ich habe dann tatsächlich noch die Kontakte, ich habe die angerufen in Seattle und die hatten ab sofort, die hatten einen Korrespondenten mit mir dann, also so, der tatsächlich dann ab und zu dann erzählt hat, was da gerade abgeht. Das fanden die natürlich unglaublich. Klasse, ja. Und insofern, also immer wieder so diese Radioprojekte, ja, und irgendwann ist dann aus der reinen Lust am Radio machen dann auch ein bisschen Beruf geworden. Hab dann angefangen, ein Volontariat zu machen, habe dann tatsächlich einen Platz bekommen mit den ganzen vielen Vorerfahrungen, die ich schon hatte, ein Volontariat beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Das ist auch schon ewig, ewig alles her. Ja, und so konnte ich dann tatsächlich hauptberuflich auch Radio machen. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht, ja. Mhm. Und gab es jetzt neben der Deutschen Welle noch so andere musikalische Einflüsse, die dich so und der neuen Musik, von der du vorher gesprochen hast, gab es noch andere, also Richtungen in der Musik, die dich interessiert? Ich bin schon klassisch, in der klassischen Musik ausgebildet worden. Also ich habe einen tollen Klavierlehrer gehabt, das ist nicht so ein Konservatorium. Da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Also nicht so ein Musiklehrer, der das nur macht, weil er irgendwie, was auch immer, der war ein Pianist. Und der hat uns wirklich neue Welten. Der hat uns nicht so viele Klavierlehrer. Ich erlebe so viele Schüler. Ich habe auch mal eine Zeit lang Schüler unterrichtet. Im Klavier habe ich das so ein bisschen weitergegeben. Ich erlebe so viele Klavierlehrer dann, die immer wieder dasselbe Stück, Pur Elise oder irgendetwas drillen. Und das ist dann ganz fürchterlich frustrierend für die Kinder, die das lernen. Und mein Klavierlehrer hat mich Notenfressen gelehrt. Und wenn das nicht perfekt war, egal. Einmal im Jahr wurde ein Stück perfekt dann sozusagen gemacht für ein Schülerkonzert, sodass man das dann auch wirklich richtig gut konnte, auswendig und alles andere. Aber ich bin ihnen unheimlich dankbar, weil ich wirklich gelernt habe, wie wir sagen, Noten zu fressen. Ich kann unheimlich, was ich kann, ist relativ gut vom Blatt spielen. Weil man immer wieder neue Noten hatte und immer wieder etwas und dann schnell zu erkennen, wo die Struktur ist und so weiter, ja. Aber Improvisation gab es jetzt in dem Sinn im Klavierunterricht? Das gab es damals noch nicht. Also war sozusagen John Cage sozusagen so die erste, wow, was ist da möglich? Und dann gab es natürlich die anderen Sachen, die dann kamen. Also wenn du nach Berlin gehst in den 80er Jahren, da gab es natürlich schon sehr viel. Und dann hörst du dich so um und denkst, wow, das ist möglich und das ist möglich. Also Grenzerfahrung. Das muss nicht nur Musik sein, das kann auch Kunst sein. Also Dokumenta war immer eine Sache. Moderne zeitgenössische Kunstausstellungen waren immer spannende Geschichten, wo ich dann versucht habe, dies oder das Musik konkret war. Damals in Berlin auch eine große Welle, habe ich mich auch, auch für interessiert. Auch mal dann, das war einer der wenigen Momente, wo ich dann mal einen Bericht beim SFP da einbringen konnte, als noch nicht, einfach nur als Student dort, was gar nicht möglich war sonst. Aber sonst waren es eben diese unabhängigen Projekte, diese Möglichkeit, das zu machen. Insofern schließt sich heute so ein bisschen der Kreis. Ich habe damals vor 30 Jahren da im offenen Kanal, vor 35 Jahren was gemacht und jetzt sind wir hier in Hamburg im FSK und haben wieder die Möglichkeit, was zu machen. Das ist einfach klasse. Ist das. Okay, wir gehen mal weiter mit Aufnahmen von euch. Das Stichwort unerhört hast du, glaube ich, ziemlich am Anfang der Sendung schon irgendwie ins Spiel gebracht, unerhört. Und so heißt auch der nächste Track, unerhört XXY. Willst du was dazu sagen oder wollen wir erst die Musik hören? Erstmal rein. Erst die Musik sagen, hören. Ne? Mhm. Gut. Na. Okay. Thank you. Thank you. eine ganz andere Facette von hauptsächlich verdächtig von der Gruppe mit Michael Wegner, der heute im Studio ist. Und wir sind schon in der letzten halben Stunde von der heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel und DAB Plus seit, glaube ich, einem halben Jahr und als Stream empfangbar unter www.fsk-hh.org. Die Sendung wird dann auch so in 2-3 Tagen im Internet als Podcast verfügbar sein. Einfach Klingding eingeben und dann findet sich das schon. Wenn Interesse besteht, nochmal die ganze Sendung zu hören. Wir gehen gleich weiter mit einem Stück, das den Titel Zirkus hat. Zirkus, eine weite Vorstellungswelt eröffnet sich durch den Namen. Du hattest schon ein bisschen was dazu mir mitgeteilt. Müssen wir jetzt aber nicht vorher sagen. Nee, nein, ich finde auch, nee, das können wir mal hören, mal gucken, ob das bei dem einen oder anderen mit dem Titel auch so ein paar Assoziationen weckt, was wir hier versucht haben zu machen. Mal gucken, vielleicht okay. Auch nicht. Aber wir können vielleicht noch kurz drüber sprechen, wie das entstanden ist. Es ist jetzt eine Studioaufnahme, das ist jetzt keine Live-Aufnahme, auch die letzte war keine Live-Aufnahme. Genau. Das ist praktisch. Also dieses lebt tatsächlich auch ein Stück von dem Raum. Ich habe gerade noch mal geguckt, das haben wir, ist auch von 2020 und das ist in einem Raum entstanden, der anders klingt als die anderen Räume, weil es nämlich ein Raum mit viel Hall war. Es war ein Kirchenraum. Und das ist natürlich ein ganz großartiger Raum, wo es, ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass wir sehr über Neugier bestimmt sind. Und das hat dann auch mit Räumen zu tun, Räume zu entdecken, was ist da möglich. Und in einem Kirchenraum mit diesem Hall und diesen Möglichkeiten, das ist großartig. Da steht ein Stuhl, den kannst du dann über den Steinfußboden bewegen und das macht dann unterschiedliche Geräusche und das klingt dann ganz anders, als wenn du das im Studio tust oder auf der Baustelle 1 oder wenn wir hier in der Druckerei auftreten werden. Also das sind immer wieder Experimente, was klingt gut, was lässt sich entwickeln, was kann man daraus machen. Das haben wir dort in dem Raum auch versucht. Toll, okay, wir hören rein. Thank you. ausgelöst. Das war aus einer Probensituation heraus. Da waren wir, ja, das klang gut. Habt ihr euch selber beklatscht? Ja, das war dann nicht schnell genug beim auf den Pausenknopf drücken. Ja, das dann ist ja auch so, muss mir ja nicht. Das war Zirkus von Hauptsächlich Verdächtigt. Und wir wollen nochmal, oder du willst nochmal sagen, wer die Beteiligten waren und weiterhin sind. Genau, denn ich bin jetzt ja nur alleine hier im Studio, aber ich finde die anderen, es macht unglaublich viel Spaß mit denen, diese Improvisation zu machen. Ich wünsche, wir werden weiter so neugierig und neu versuchen, immer wieder zusammenzuspielen. Also an erster Stelle Silke Wolf, die Klarinette und Stimme ganz viel gemacht hat, haben wir ganz viel gehört bei den Blauen und bei den anderen Geschichten. Dabei ist Jörg Grossmann, der ein eigenes Instrument, hatten wir vorhin schon gesagt, so ein Strepitophon auch gebastelt hat. Ganz spannend, was man damit für Töne erzeugen kann. Gerd Mertens, der auch ein Multitalent ist, der Musical macht und Rockbands und alles Mögliche, aber auch Klassik und der bei uns die Geige und Klavier spielt, aber auch viele andere Dinge machen kann. Graham ist dabei, der die E-Gitarre spielt, der in vielen Bands auch aktiv ist und großartige Impulse von seiner Seite ausbringt, und natürlich Florian Freimann zum Schluss, der mit Soundeffekten, mit seinem Synthesizer uns wirklich da nochmal wieder in ganz andere Richtungen pusht und ganz neue Elemente und Loops reinbringt, die wir bis jetzt noch gar nicht gekannt haben. Und das Zusammenspiel aus uns Sechsen ist, glaube ich, eine ganz spannende Sache, und freuen wir uns wirklich schon sehr. Wie gesagt, der nächste Auftritt, ich hoffe sehr, dass ihr, die es jetzt hört, dabei seid am 11. Juni, 18 Uhr, hier in der Druckerei im Gängeviertel in Hamburg im Rahmen des Blurred Edges Festivals. Genau, und das Blurred Edges Festival beginnt am 2. Juni und geht bis zum 18. Juni. Das Programm ist jetzt gerade in Bearbeitung, wird wahrscheinlich in spätestens einem Monat öffentlich sein. Und dann kann ich schon vorher sagen, dass es, glaube ich, 65 Konzerte dieses Jahr sein werden, also wieder recht viele. Und die Webseite, über die man das erfahren kann, ist www.vmh.de. Ja, die Klingding-Sendung ist schon fast gegen Ende jetzt. Es wird dann gleich weitergehen mit Electronic Jam. Dann verabschieden wir uns sozusagen von unseren Hörern durch unsere Sprache jetzt schon. Es war toll, dass du ins Studio gekommen bist. Vielen Dank fürs Kommen. Und ich hoffe, es hat viele inspiriert, irgendwie auch euer Konzert anzuhören bei Blurred Edges. Die Klingding-Sendung, Informationen gibt es unter www.hierunddar.de/klingding.html oder hierunddar.com. Und nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank für das angenehme Gespräch heute Abend, Heiner. Genau, und wir hören jetzt noch Fabrik von der Band Hauptsächlich Verdächtig. Alles, was wir heute Abend gehört haben, ist auf Bandcamp, und da hören wir das jetzt auch von. Okay, viel Vergnügen weiterhin.

Thank you.